بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله machen wir jetzt mit dem letzten Teil dem 10. Unterricht und dem letzten Unterricht für dieses Seminar weiter mit den Leuten Ta'ala, indem wir das machen, was noch von diesem Kapitel übrig geblieben ist, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Ikhlas geben und unsere Sünden vergeben. Allahumma amin. Also wir sind auf der Seite 194, 4, 3, 7, der siebente Fall. Noch einmal zur Erinnerung, der Autor hat geschrieben, dass es 9 verschiedene Fälle gibt, die man unterscheidet bei den Urteilen, wenn man falsch urteilt, also nicht gemäß dem, was Allah azza wa jalla herabgesandt hat. Und die ersten 6 Fälle haben wir kennengelernt. Sie sind unter Übereinkunft der Ulama, rahimahullah ta'ala, eine große Form des Kufr, die wir uns davor schützen und bewahren. Und die darauf folgenden Fälle sind noch jetzt 3 Fälle übrig, die eben einer genaueren Betrachtung bedürfen, weil die Ulama dazu unterschiedliche Sachen gesagt haben. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Der siebente Fall, das Austauschen al-Istibdal. Auch hier urteilt der Betreffende auf der Grundlage dessen, was nicht von Allah herabgesandt wurde, im Unterschied zu den 6 zuvor erwähnten Fällen. Jedoch tauscht er das Urteil Allahs gegen ein anderes aus, ohne es für erlaubt zu erklären, ohne das Urteil Allahs an sich abzulehnen, ohne es als Lüge zu erklären, ohne dem anderen Urteil den Vorzug über dem Urteil Allahs zu geben, ohne beides als gleichwertig zu erachten und ohne das Urteil, das er trifft, der Religion Allahs zuzuschreiben. Dabei handelt es sich um eine kleine Form des Unglaubens, Kufr, Asrar, die kein Verlassen der Glaubensgemeinschaft bedeutet. Beweis dafür ist der Konsens der Gelehrten darüber, dass einem Tyrannen nicht der Glaube abzusprechen sei. Na, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Salat ala Rasulillah. Wir haben gesagt, dass verschiedene Formen der Hujja gibt. Einmal ist, wir haben den Koran, wir haben die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben auch den Konsens, auf den man sich berufen kann. Und hier ist also nicht der Konsens über die Thematik an sich. Darüber gibt es wohl keinen Konsens, sondern hier geht es darum, dass der Gelehrte sich auf einen anderen Konsens unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, beruft. Und zwar derjenige, dass ein Tyrann kein Ungläubiger zwingenderweise ist. Ein Tyrann ist gemeint hier jemand, der ein Herrscher, der allerdings Unrecht verbreitet, der ungerecht ist. Und das impliziert in der Regel natürlich auch, dass er zum Beispiel Menschen ihre Rechte nicht gibt, Leute zu Unrecht ins Gefängnis steckt, Leute vielleicht tötet zu Unrecht und so weiter und so fort. Und all dies sind Formen des Urteilens, natürlich nicht gemäß dem, was Allah Azza wa Jalla herabgesandt hat. Aber Tyrannen gab es, gibt es, wird es wohl immer geben. Und diese, aber trotzdem war die Tatsache, dass jemand ein ungerechter Herrscher war, zur Zeit des Sahaba radiallahu ta'ala anhum, also nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der rechtgeleiteten Khulafa, kein Grund dafür, sie als des Unglaubens zu bezichtigen. Wie zum Beispiel in dem berühmten Beispiel von Al-Hajjaj, rahimahullah, der Dinge gemacht hat, die zweifellos Unrecht waren und auch es zu Blutvergießen kam und Dinge gemacht haben, wo man sich auch fragen kann, ob das nicht ein deutlicher Widerspruch zum Iman ist. Aber trotzdem ist nicht bekannt darüber, dass die Freunde des Propheten, die damals noch am Leben waren, wie zum Beispiel Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala und andere, ihn des Unglaubens bezichtigt haben. Das heißt, diejenigen Ulama, die das hier nicht als großen Kufr bezeichnen, berufen sich auf einen Ijma in einem anderen Thema, dass das ihrer Ansicht nach impliziert. Das heißt also, wir haben hier der Unterschied zwischen dem ersten, zwischen dem sechsten Fall, dem Tabdil und dem Istibdal, ist eben nicht der Austausch, sondern bei beiden wird ausgetauscht, ein Gesetz durch ein anderes, aber beim sechsten Fall, geschieht das aufgrund der Überzeugung und im siebten Fall nicht. Wie zum Beispiel jemand, der bestochen wird und deswegen zugunsten des Klägers oder Angeklagten urteilt. Ibn Abdul Barr sagte, Die Gelehrten stimmen darin überein, dass die Ungerechtigkeit in der Herrschaft zu den schwerwiegenden Vergehen gehört, wenn der Betreffende sie wissentlich begeht. Und dann gibt es auch eine andere Aussage von Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch At-Tamhid. Er sagte: وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ فِي هَذَا الْبَابِ فَاحْتَجُّ بِآيَاتٍ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala sagte, manche Ahlul Bid'ah, manche Bid'ah Leute von den Khawarij und den Mu'tazila sind in diesem Punkt, in diesem Kapitel über diese Ayah auf einem Irrweg gegangen, sind irregeleitet worden. Denn sie haben sich auf Ayat berufen, die nicht gemäß der offensichtlichen Bedeutung zu verstehen sind. Wie zum Beispiel die Aussage Allahs, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَرَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und wer nicht waltet nach dem, was Allah abgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und als zweites, dann sagte er, rahimahullah ta'ala, dann hat er das begründet mit zwei Begründungen. Einmal mit der berühmten Überlieferung über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma und auch über seinen Schüler natürlich, und dann auch mit der Ayah, und dann sagt er: وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Das heißt, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Und manche Leute, um das zu widerlegen, sagen sie dann einfach, das gehört zum Schirk, per Definition. Und natürlich Ibn Abbar widerspricht diese Sache und sagt, dass eben dieser Al-Hukum eben nicht zum Schirk al-Akbar zumindest gehört, sonst wäre das ein Widerspruch zu seiner Aussage, rahimahullah. Der Ungerechte ist der, der das Gesetz Allahs gegen ein anderes austauscht, ohne zu behaupten, dass dieses von Allah sei, denn es besteht kein Unterschied zwischen beiden, denn erst durch den Austausch des Urteils Allahs wird er zu einem Ungerechten. Es gibt keinen Beweis, der diesen Konsens zurückweisen und durch den ein Muslim den Islam verlassen würde, indem er mit Gewissheit eingetreten ist und damit im Zusammenhang steht. Na, also natürlich, es gibt keinen Beweis, der nach Ansicht des Autors diese Beweisführung widerlegen könnte oder der für etwas anderes steht. Natürlich gibt es Beweise im Sinne von Hinweise, die andere erwähnen. Das nicht ist der Punkt, aber der Autor ist eben der Ansicht, dass es gibt einen Konsens, den er erwähnt hat, und zwar, dass ein Muslim den Islam nicht durch Zweifelhaftes verlässt. Manche sagen auch, man thabata islamuhu bi yaqinin la yazulu anhu illa bi yaqin. Das heißt, wer durch Gewissheit in den Islam eingetreten ist, wird den Islam auch nur durch Gewissheit verlassen. Und er ist eben der Ansicht, dass es keinen überzeugenden Beweis gibt. Und jeder Beweis, der erwähnt wird, ist von der Beweiskraft her nicht so stark wie eben die Gewissheit, dass dieser Mensch den Islam angenommen hat. Im zweiten Fall aber behauptet der Betroffene das nicht. Der erste ist nach übereinstimmender Meinung. Im zweiten Fall, also Istibdal und Tabdil. Das haben wir schon erwähnt, inshallah. Aber du liest es trotzdem manchmal im ersten Fall. Nochmal lesen? Nein. Es besteht ein Unterschied. Es besteht ein Unterschied zwischen Al-Tabdil und Al-Istibdal. Im ersten Fall behauptet derjenige, der das Urteil Allahs gegen ein anderes eintauscht, dass das, womit er selbst kommt, ebenso ein Urteil Allahs ist. Im zweiten Fall aber behauptet der Betroffene das nicht. Der erste ist nach übereinstimmender Meinung ungläubig, für den zweiten gibt es keinen Beweis für einen Abfall vom Glauben. Wer den zweiten des Unglaubens verurteilt, der muss dies allein aufgrund der Tatsache tun, dass dieser auf der Grundlage dessen urteilt, was nicht von Allah stammt. Und diese Ansicht vertritt keiner der Gelehrten der Ahlus Sunna, vielmehr widerspricht es deren Auffassung. Es ist überliefert, dass Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli sagte: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Die Gefährten Muhammad صلى الله عليه وسلم betrachteten kein Unterlassen einer Handlung als Unglaube, außer das Unterlassen des Gebetes. Wenn nun gesagt wird, dass die offensichtliche Bedeutung des Verses... Es gehört zum Tabi'in, also deswegen ist es interessant. Na. Ja, طبعا, wir haben ja vorhin gesagt, der Autor sagt, es gibt keinen Beweis, der dieser Ansicht widerspricht. Natürlich, wie wir gesagt haben, es gibt Beweise, nur sie sind für den einen überzeugend, für den anderen nicht. Und einer der entscheidenden Beweise natürlich ist die Aya selbst, über die es geht. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht nach dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Nur das Problem ist ja jetzt gerade, dass diese, wenn man sich auf diese Aya beruft, beruft man sich auf die offensichtliche Bedeutung der Aya. Und genau das ist es ja, was Ibn Abdul Barr rahimahullah kritisiert hat und bezeichnet hat als den Weg der Ahlul Bid'ah und den Mu'tazila und von den Khawarij. Und das ist ja die Gefahr. Deswegen, wenn wir uns bei diesem Vers klammern, ohne nach anderen Wegen zu suchen, laufen wir Gefahr, uns auf diesem Weg zu befinden. Deswegen suchen wir nach anderen Beweisen. Und der Gelehrte sagt, es gibt außer diesem einen Beweis keinen anderen überzeugenden Beweis. Und deswegen verwirft er ihn jetzt gerade. Wenn nun gesagt wird, dass die offensichtliche Bedeutung des Verses und so weiter es doch sei, dass derjenige, der eine bestimmte Handlung unterlässt, ungläubig sei, so lautet die Antwort darauf: Gewiss, das ist die äußere Bedeutung des Verses. Jedoch kamen die Gelehrten der Ahlus Sunna darin überein, den Einzelnen nicht gemäß der äußeren Bedeutung zur Verantwortung zu ziehen, sondern bezogen diese Haltung, nämlich den Vers nach seiner äußeren Bedeutung anzuwenden, auf die Khawarij. Na, also es war nicht nur Ibn Abdul Barr, der das gesagt hat, sondern auch Shatibi sagte. Und zu den mehrdeutigen Worten, denen die Haruriyya folgte, gehört. Haruriyya haben wir gesagt, eine Gruppe der Khawarij, ja. Dass sie sich an diese Aya gehalten. Al-Qurtubi sagte über seine Worte, ja, dass derjenige mit der Bedeutung des äußeren Wortlautes dieses Verses argumentiert, der jemanden aufgrund eines Vergehens zum Ungläubigen erklärt, und das seien die Khawarij, die dafür jedoch keinerlei Beweis hätten. Na, ebenso Abu Hayyan al-Andalusi sagte, die Khawarij argumentierten aufgrund dieses Verses, dass jeder, der Allah gegenüber ungehorsam zeigt, ungläubig sei, und sie sagten, dass damit festgelegt werde, dass jeder ein Ungläubiger sei, der nicht auf der Grundlage dessen urteilt, was Allah herabsandte. Jeder aber, der ein Vergehen begeht, hat nach dem geurteilt, was nicht von Allah herabgesandt wurde, und ist darum notwendigerweise ungläubig. Na, so wäre jeder Sünder. Dann Ibn Hazm sagte, dass die Mu'tazila aus denselben Worten Allahs folgerten, dass jeder seinen Unglauben klar kundtut, der einen Frevel oder ein Unrecht begeht, denn sie alle haben Vergehen begangen. Ja. Ebenso sagte Imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, in seinem berühmten Buch al-Sharia, وَمِمَّا يَتَّبِعُ الْحَرُورِيَّةُ مِنَ الْمَتَشَابِهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَإِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَالُوا قَدْ كَفَرَ. Al-Ajurri rahimahullah sagte, und zudem, was die Haruriyya, wie gesagt, das sind die Khawarij, an mehrdeutigen Ayat verwenden als Beweise, ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِأَنْزَلَ اللَّهُ, wenn ich nach dem waltet, was Allah hat gesagt, das sind die Ungläubigen. Dann sagt er weiter, rahimahullah, wenn sie den Imam, die meinen, der Imam ist das höchste Oberhaupt im Islam, im islamischen Staat. Er sagte, wenn sie den regierenden Imam sehen, dass er nicht gemäß der Wahrheit urteilt, dann sagen sie, er ist ungläubig geworden. Auch in diesem Fall ist interessant von den einen Gelehrten, rahimahullah, der vor einigen Jahren gestorben ist, und zwar der Imam Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah. Er sagte, als er darüber sprach, über die menschengemachten Gesetze, sagte er, rahimahullah, وَالَّتِي مَنْ حَكَمَ بِهَا أَوْ حَكَمَ إِلَيْهَا مُعْتَقِدًا صَحَّةَ ذَلِكَ وَجَوَازَهُ فَهُوَ كَافِرٌ الْكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْمِلَّةِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ فَهُوَ كَافِرٌ الْكُفْرَ الْعَمَلِي الَّذِي لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. Er sagte, rahimahullah, als er, wie gesagt, über die menschengemachten Gesetze gesprochen hat, sagte, wer sich an sie wendet, wer sie verwendet beim Urteilen oder sich an sie wendet, das heißt, wenn es einen Streit gibt, dass er sich an sie wendet, während er davon überzeugt ist, dass sie richtig sind und es auch erlaubt ist, sie anzuwenden, der ist Kafir von der großen Form des Kufr, die einen aus dem Islam ausschließt. Wer allerdings das macht, ohne davon überzeugt zu sein, dass dies richtig ist und dass dies erlaubt ist, der ist Kafir, allerdings Kufr der Handlung, eine Form des Kufr, die ihn nicht aus dem Islam ausschließt. Sagt er im ersten Band auf Seite 80 in seinem Fatawa wa Rasail, rahimahullah ta'ala. Das waren die ersten 7 Fälle und zur Einteilung sage ich inshallah später noch etwas. Jetzt kommen wir zum 8. Fall. Da gibt es den sogenannten Taqnin, die Gesetzgebung. Der Betreffende urteilt nicht aufgrund dessen, was von Allah offenbart wurde, sondern aufgrund eines Gesetzes, das von ihm selbst stammt, in dem Sinne, dass er dieses Urteil oder Gesetz selbst erfand und sein Vorgehen weder als erlaubt erklärt, noch das Urteil Allahs ablehnt, es nicht Lüge straft, sein Urteil nicht bevorzugt und es nicht mit dem Urteil Allahs als gleichwertig erachtet und auch nicht das von ihm hervorgebrachte Gesetz der Religion Allahs zuschreibt. In diesem Fall handelt es sich um eine kleine Form des Unglaubens Kufr Asrar. Beweis dafür ist das Fehlen eines Beweises für einen Abfall vom Glauben. Wenn nun jemand sagt, das sei ein widersetzliches Vorgehen gegenüber Allah in einer Angelegenheit, die einzig ihm zukomme, nämlich in der Gesetzgebung, dann lautet die Antwort darauf, dass derjenige, der ein Gesetz erstellt, einen von den folgenden 2 Aspekten aufweist. Na, also wir wollen jetzt auch diesen Punkt ansprechen. Jemand sagt, der Unterschied zwischen dem vorigen Istibdal und Taqnin ist was? Beim Istibdal hat derjenige nicht geurteilt nach dem, was Allah Azza herabgesandt hat. Er hat das eine durch das andere ausgetauscht, ohne zu behaupten, dass das auch wirklich Allahs Urteil wäre. Dann hätte er gelogen, das wäre dann Tabdil. Beim Taqnin macht er das aber noch ein bisschen was dazu. Er hat es selbst erfunden. Beim Istibdal hat sozusagen die Erfindung einer anderen Person genommen und hat gemäß dieser Sache geurteilt. Beim Taqnin hat er selbst ein Gesetz erfunden und das anstelle das Gesetz Allahs Azza wa Jal gesetzt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden ist die Thematik des Tashri'a. Denn jemand, der selbst etwas erfindet, ist ein Gesetzgeber in diesem Fall. Er ist Gesetzgeber geworden. Und jetzt ist die Frage, ist das nicht schlimmer als der Istibdal? Ist das nicht Schirk statt nur Kufr, in Anführungsstrichen, um das anders auszudrücken? Denn Gesetzgeber, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, innal hukmu illa lillah. Das heißt, der Souverän, Allah ist es, der die Gesetze macht. Das ist die Frage. Und deswegen sagt er erstens, er erfindet Gesetze und erhebt dabei den Anspruch, dass dies sein Recht sei, und zwar durch eine öffentliche Erklärung, nicht bloß durch sein Handeln. Dann handelt es sich um eine schwerwiegende Form des Unglaubens, Kufr Akbar, weil er das für erlaubt erklärt, was Allah verbot. Nein, da gibt es keine Diskussion. Zweitens, er erfindet Gesetze, erhebt aber nicht den Anspruch, dass dies sein Recht sei. Das bedeutet nicht seinen Unglauben, weil es keinen Beweis für einen Abfall vom Glauben gibt. So wie die Gelehrten der Ahlus Sunna auch die Bildermacher nicht als ungläubig beurteilen, die das Herstellen von Bildern an sich nicht für erlaubt erklären. Na, denn der Zusammenhang ist deutlich. Wenn du sagst, dass das Tashri', dass das Gesetze machen zur Eigenschaft Allahs, seine Rububiyya gehört und dass man deswegen Schirk begeht, im Fall des Taqnin oder auch im 9. Fall des Tashri' al-Am, wie wir sehen werden, dann zwingend musst du auch sagen, dass der Bildermacher ein Muschrik ist und genau derselben Sache verfallen ist. Denn derjenige, der Bilder macht, erschafft etwas und versucht dabei, die Schöpfung Allahs nachzuahmen. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Jeder Mensch, der eine Statue baut oder schnitzt, versucht ein Gesicht zum Beispiel und versucht durch ein Gesicht zu machen, einen bestimmten Menschen nachzuahmen, versucht dabei, die Schöpfung Allahs nachzumachen. Und deswegen ist die Sünde auch so schwerwiegend. Es kann nicht sein, dass er sagt, nee, meine Absicht war es nicht, einen Menschen nachzubilden. Er hat es ja gemacht, also ist er dabei. Du kannst nicht anders, als dass du diese Absicht hast. Und deswegen ist diese Sache auch eine Form, wäre auch eine Form der Verletzung der Rububiyya. Und müsste zwangsläufig auch eine Form des Schirk sein. Denn das Erschaffen, Al-Khalq, gehört zur Rububiyya. Und das Gesetze erlassen gehört ja auch zur Rububiyya. Ja? Und wenn das eine Schirk ist, dann müsste das andere auch Schirk sein. Und wenn du den einen vom Islam ausschließt, müsstest den anderen vom Islam ebenfalls ausschließen. Aber kein Mensch sagt, dass ein Bildermacher Muschrik ist und vom Islam ausgeschlossen. Deswegen ist die Gefahr, dass man, wie gesagt, als Schirk bezeichnet, was man selbst als Schirk denkt zu sein, ja, gefährlich. Und deswegen berufen wir uns immer auf die Offenbarung. Denn nach der Logik müsste der Musawwir genauso ein Bilder, ein Muschrik sein wie der Musharra'. Aber diese Logik lassen wir beiseite, solange der Text, der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas nicht als Schirk bezeichnet haben, sind wir sehr vorsichtig, die Sache ebenfalls als Schirk zu bezeichnen. Denn was Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja gerade im Hadith Qudsi, man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, wer ist ungerechter als der daran geht zu erschaffen, wie nur ich erschaffe. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله بخلق الله. Jene werden am Tag der Auferstehung am härtesten bestraft, die die Schöpfung Allahs nachahmen. Das ist eindeutig, geht in die Richtung der Rububiyya Allahs subhanahu wa ta'ala. Rububiyya geht immer, im Tawhid al-Rububiyya geht es immer um die Taten Allahs azza wa jal. Und dazu gehört natürlich zweifellos die Schöpfung Allahs azza wa jal. Zwischen beiden besteht kein Unterschied, denn der Bildermacher stellt sich als Schöpfer neben Allah und derjenige, der eigene Gesetze erlässt, als Gesetzgeber. Wer denjenigen, der eigene Gesetze erlässt, als ungläubig erklärt, erklärt auch den als ungläubig, der sich als Schöpfer neben Allah stellt. Beide sind gleich. Der Bildermacher ist nach übereinstimmender Meinung der Gelehrten der Ahlus Sunna nicht ungläubig. Einige folgerten, dass derjenige, der selbst Gesetze erfindet, ein falscher Gott, Tahut, sei, an den man sich in Rechtsfragen wendet. Das ist in zweierlei Hinsicht nicht richtig. Es gründet auf einer falschen Prämisse, dass nämlich die falschen Götter notwendigerweise ungläubig seien, und der Beweis widerlegt diese Annahme, denn der Begriff Tahut wird auf jeden Verführer zum Irrtum angewendet, denn er ist abgeleitet von Erdurian, Tyrannei, Unterdrückung, und ein Tyrann mag ungläubig sein oder nicht, den Grad des Unglaubens erreichen. Die Gelehrten definierten Tarot als das, wodurch der Mensch die von Allah gesetzten Grenzen hinsichtlich der Anbetung und dem er folgt, überschreitet. Also noch einmal, die falsche Annahme ist, dass man sagt, jeder Tarot ist ein Kafir. Da dieser Regent ein Tarot ist, muss er also auch Kafir sein. Und wenn die Prämisse falsch ist, ist natürlich auch die Schlussfolgerung dementsprechend falsch. Ja? Weil nicht jeder Tarut ist Kafir. Die Prämisse war falsch. Ja? Deswegen kann auch die Schlussfolgerung nicht richtig sein. Ibn Qayyim sagte, Ibn Qayyim rahimahullah sagte dazu, die Beschreibung als Tarut bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Betreffende ungläubig ist. Denn diese Beschreibung könnte sich auch daraus ergeben, von wem sie jeweils vorgenommen wird und nicht, auf wen sie sich bezieht, so wie man auch feste Körper als das Angebetete beschreibt. Genau. Und außerdem ist auch wichtig, die sprachliche Bedeutung des Wortes zu kennen. Tarut kommt von Tara, und Tara bedeutet das Maß überschreiten. Ja. In welcher Hinsicht? Wenn jemand das Maß so sehr überschritten hat, dass er aus dem Islam ausgetreten ist, na, dann kannst du das sagen. Aber wenn er das Maß überschritten hat durch eine kleine Sünde, dann ist er deswegen noch nicht Kafir. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, es ist ein Kollektivbegriff, der den Shaitan, den Götzen, den Wahrsager, den Dirham, den Dinar und anderes umfasst. Na, jetzt gehen wir zum neunten Punkt über, At-Tashri' al-Am, die allgemeine Gesetzgebung. Das bedeutet, dass der Betreffende auf der Grundlage dessen urteilt, was nicht von Allah herabgesandt wurde, und dass er dieses Urteilen auf alle ihm und Untergebenen anwendet, in dem Sinne, dass er das Urteil Allahs durch ein anderes ersetzt und jedem, der seiner Herrschaft untersteht, dieses aufzwingt und es nicht unter die ersten sechs Fälle fällt. Sein Vorgehen ist eine kleine Form des Unglaubens Kufr Asrar, und der Beweis dafür ist, dass es keinen Beweis gibt, der seine Erklärung zum Ungläubigen zulassen würde. So beschränkt das Gesetz Allahs die schwerwiegende Form des Unglaubens nicht auf die Verallgemeinerung oder den Zwang dazu, so wie die Ahlus Sunna auch nicht aufgrund eines unwahrscheinlichen Aspekts den Unglauben erklären, denn die gesetzlichen Strafen werden durch Zweifel zurückgewiesen, die Erklärung zum Ungläubigen aber verdient es gegebenenfalls mehr, zurückgewiesen zu werden. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, Wer mit Gewissheit seinen Islam bezeugt, dem wird dieser nicht aufgrund eines Zweifels abgesprochen. Ibn Abdul Wahhab sagte, wir bezeichnen niemanden als ungläubig, außer aufgrund dessen, worüber die Gelehrten übereinstimmen. Ja. Der Unterschied zwischen dem Fall al-Tashri' al-Am und dem Taqnin vorher ist einfach, natürlich die ersten sechs Fälle sind ausgeschlossen, sind, klammern wir aus auf jeden Fall. Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass er nicht nur Gesetze erlassen hat in diesem Fall, oder, sondern dass er auch andere zwingt, demgemäß zu urteilen. Ja? Aber die Frage ist auch hier, wenn jemand, wal'iyadhu billah, eine andere Person zu Zina zwingt, ja, ist er deswegen ungläubig? Mit Sicherheit nicht. Und wenn jemand einen anderen Menschen dazu zwingt, Alkohol zu trinken, ist er deswegen dadurch Kafir geworden? Mit Sicherheit nicht. Ja. Deswegen, wenn die Sache, um die es geht, an sich schon kein großer Kufr ist, dann kann auch der Zwang dazu kein großer Kufr sein. Und wenn man was anderes sagt, muss man natürlich das dementsprechend auch beweisen können. Gucken wir erstmal ein paar Einwände an, dann auch noch ein paar andere Aussagen von manchen Ulama, rahimahullah. Wir lesen weiter auf der Seite 201 ein weiterer Einwand, der Vers. Also ein Einwand mag lauten, der folgende Vers, aber nein, also auf Arabisch, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Das heißt also sinngemäß, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Also diese Ayah spricht jenen den Glauben ab, die nicht aufgrund des Gesetzes Allahs urteilen. Ja? Weil er sagt, sie glauben nicht. Eine Verneinung. Und das Problem ist, wenn man so diese Ayah liest und sie getrennt betrachtet von dem Offenbarungsgrund und auch getrennt betrachtet von anderen Beweisen, kann man natürlich zu dem Schluss kommen, dass wenn jemand den Propheten oder das Gesetz Allahs nicht zum Gesetz macht, dass er deswegen kein Iman hat, kein Glauben und deswegen vom Islam abgefallen ist. Aber das Problem ist, dass diese Ayah, auch wenn sie so deutlich klingen mag, mehrdeutig ist hinsichtlich unserer Thematik, die wir wollen. Denn wenn man in der arabischen Sprache etwas verneint, auf Arabisch Nafi, dann kann sich diese Verneinung auf drei verschiedene Sachen beziehen. Und derjenige, der sich auf diese Ayah jetzt beruft, bezieht sich auf eine von drei Angelegenheiten. Und er beschränkt es auf nur eine. Erstens, verneint wird die Wirklichkeit einer Sache. Ich erkläre gleich, was es bedeutet. Die Wirklichkeit einer Sache wird verneint. Zweitens, die gesetzliche Gültigkeit einer Sache wird verneint. Und drittens, die Vollkommenheit einer Sache wird verneint. Und für all das gibt es Beweise, die klar sind, also die keine Diskussion bedarfen. Was bedeutet das? Auf unseren Fall betrachtet. Hier heißt es, sie glauben nicht. Das wird verneint. Was wird verneint? Der Iman. Der Glaube wird verneint. Wird die Wirklichkeit des Glaubens verneint? Mit Sicherheit nicht. Denn wir wissen alle, dass ein Mensch an Gott glauben kann, auch wenn er kein Muslim ist. Also geht es jetzt nicht um die Wirklichkeit des Glaubens, sondern es geht um die religiöse Bedeutung des Glaubens. Der zweite Fall ist, dass hier die Gültigkeit des Glaubens abgesprochen wird. Das könnte sein. Und der dritte Fall ist, dass die Vollkommenheit des Glaubens abgesprochen wird, als hätte er gesagt, sie glauben nicht wirklich. Oder sie haben nicht wirklich sie haben keinen vollkommenen Iman, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Und dafür gibt es Beweise, die eindeutig sind. Zum Beispiel heißt es in einem Hadith des Propheten a.s. La imana liman la amanata lah. La iman heißt kein Iman. Wer hat kein Iman? Wer keine Amana hat. In anderen Worten, jemand, dem man nichts anvertrauen kann. Jemand, der betrügt. Keiner der Ahle Sunnah Jama'ah ist der Ansicht, dass jemand der andere reinlegt und betrügt oder klaut, deswegen Kafir ist. Deswegen geht es hier nicht um die Absprechung der Wirklichkeit des Imans und schon das auf gar keinen Fall. Und es geht auch nicht um die Absprüche des Imans hinsichtlich seiner Gültigkeit, sonst würde sie ihn als Kafir erklären, dadurch, dass er betrügt. Und dann wäre Diebstahl ja auch Kufr. Und drittens, es bleibt nur noch übrig, dass was abgesprochen wird, der die Vollkommenheit des Imans. Der Iman ist da, aber nicht in seiner vollkommenen Version. Und das findet man auch in anderen Beispielen, wieder, gerade bei der Sache mit kein Wudu für den, der Allahs Namen nicht gesagt hat, beim Wudu. Ja? Und da findet man auch Ulama, die sagen, die Iman ist hier die Vollkommenheit. Und warum? Das hängt eben, wie gesagt, immer mit dem Textzusammenhang ab und wie wahrscheinlich es ist. Und die Wahrscheinlichkeit hier besteht, haben wir gesagt, im ersten Fall überhaupt nicht, bei der Wirklichkeit, al-Haqiqa al-Shar'iyya, und bei der religiösen Wirklichkeit, die besteht, und die Vollkommenheit besteht ebenfalls. Aber jetzt wollen wir gucken, warum diese Ayah trotzdem sich auf die Vollkommenheit des Imans beziehen muss und nicht auf die Wirklichkeit des Imans und auch nicht auf die Gültigkeit des Imans. Also diese Ayah spricht jenen den Glauben ab, die nicht aufgrund des Gesetzes Allahs urteilen. Die Antwort. Das, was hier abgesprochen wird, ist die Vollkommenheit des Glaubens, nicht die Grundlage desselben. Was dem jedoch entgegensteht, dass in diesem Vers die Glaubensgrundlage abgesprochen wird, ist erstens, dass das Absprechen des Glaubens drei Individuen betrifft. Erstens, den, der nicht den Gesandten zum Richter macht. Zweitens, den, der in sich selbst Zweifel angesichts des Urteils hegt. Drittens, den, der sich dem Urteil nicht in Ergebenheit fügt. Wer die Meinung vertritt, dass der Vers die Grundlage des Glaubens abspricht, der muss diese drei als ungläubig erklären. Na, das ist wichtig. Also, diese Ayah umfasst diese drei Punkte. Wenn wir uns schon an den offensichtlichen Wortlaut der Ayah halten, dann müssen wir alle drei Punkte berücksichtigen. Weil wenn du sagst, es bezieht sich nur auf einen Teil der Ayah, auf einen Teil dieser Person und auf einen anderen Teil nicht, dann sage ich dir, Herr, den Beweis. Ja? Wenn du schon dich hältst an die allgemeine Bedeutung. Den, der den Gesandten nicht zum Richter macht. Nummer eins. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Zweitens, den, der in sich selbst Zweifel angesichts des Urteils hegt. Der Prophet hat geurteilt und er ist nicht damit einverstanden. Und drittens, den, der sich mit dem Urteil nicht in Ergebenheit fügt. Er akzeptiert das Urteil innerlich und äußerlich. Alle drei Personen sind in dieser Ayah inbegriffen. Und allen müsstest du den Iman absprechen. Aber der Offenbarungsgrund alleine beweist schon, dass das nicht der Fall sein kann. Lesen wir weiter. Wer die Meinung vertritt, dass der Vers die Grundlage des Glaubens abspricht, der muss diese drei als ungläubig erklären. Zwei offensichtliche Beweise aber zeigen, dass der zweite und der dritte nicht als ungläubig anzusehen sind. Erstens, Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, dass bei der Eroberung Mekkas die Beute auf die Quraysh aufgeteilt wurde und die Ansar sagten, es ist wirklich verwunderlich, dass unsere Schwester von ihrem Blut tropfen, dass unsere Schwerter von ihrem Blut tropfen und unsere Beute ihnen zurückgegeben wird. Dies wurde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet. Er rief sie daraufhin zusammen und sagte, was wird mir von euch berichtet? Sie sagten, das, was dir berichtet wurde. Sie logen nicht. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam. Na, also noch einmal, der Prophet, alaihi wasallam, nach einem Kampf hat er diese Beute den Leuten zurückgegeben, von denen sie genommen worden ist. Und die Ansar waren nicht damit zufrieden. Sie sagen uns, das kann doch nicht sein. Denn wir haben gegen sie gekämpft. Ihr Blut klebt an unseren Schwertern. Und jetzt geben wir ihnen das auch noch zurück. Das ist eindeutig, dass sie sich nicht einverstanden waren, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall gemacht hat, geurteilt hat, nenn es wie du willst. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht das als ein Anlass genommen, um sie als Ungläubige zu bezeichnen, sondern hat zu ihnen gesagt, seid ihr denn nicht zufrieden damit, dass diese Menschen mit den Gütern der Welt, ihr aber mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in eure Häuser zurückkehren werdet? In anderer Überlieferung heißt es sinngemäß, die Menschen kehren zurück mit Schafen und Kamelen und Ziegen und Gold und Silber. Ihr aber kehrt zurück mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina. Was wollt ihr? Und die Sahaba natürlich haben, als das gehört haben, haben sie verstanden und haben das auch akzeptiert und haben ihren Fehler eingesehen. Ja? Aber dieser Hadith bedeutet, dass die Tatsache, dass sie mit seinem Urteil nicht einverstanden waren, kein Abfall vom Glauben bedeutet. Sonst müsstest du die Ansar, die besten Menschen, zu den besten Menschen gehören überhaupt, vom Islam ausschließen. Zweitens, der Hadith von Aisha, in dem die Tochter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um ihren Erbteil als Tochter bat und nicht damit einverstanden war, dass sie als Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts erbt. Na, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Fatima radiallahu anha, wollte ihren Erbanteil haben, wie jeder andere Mensch auch, der sein Vater stirbt, möchte sie sein Erbe haben. Und dann sagt man ihr, nein, geben wir dir nicht. Und sie war nicht damit zufrieden. Und Abu Bakr sagte zu ihr, hör mal zu, der Prophet hat gesagt, wir Propheten vererben weder Dinar noch Dirham. Was wir hinterlassen, ist eine Sadaqa. Und sie war nicht damit einverstanden. Und war sauer. Und sie war nicht damit zufrieden. Radiallahu anhu. Wenn das, was beim zweiten, beim dritten abgesprochen wird, die Vollkommenheit des Glaubens ist, dann ebenso beim ersten. Ja. Der zweite Aspekt, der darauf verweist, ist ebenso beim ersten, oder zumindest ist es eine Aya Mutashabiha und nicht so deutlich, wie sie gedacht war, verstehen könnte. Und deswegen sagt man vorsichtig, dass man nicht einfach eine Aya nimmt und sagt, die ist doch klar und deutlich und wendet sie dann falsch an. Der zweite Aspekt, der darauf verweist, dass hier nicht die Grundlage des Glaubens abgesprochen wird, ist, dass der Vers in Bezug auf einen Mann, den Ansar, offenbart worden war, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hatte, und jene, die an der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, sind davor bewahrt, in den schwerwiegenden Unglauben zu geraten. Ein weiterer Einwand ihrerseits sind die Worte des Erhabenen. Na, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen. Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Also sie sagen, diese Eier, gibt es Leute, sie behaupten, sie sind Gläubige, aber gleichzeitig, wenn es darauf ankommt, wenden sie sich an andere Gesetze als die Gesetze Allahs Azza wa Jalla. Und diese Eier soll eben ein Beweis dafür sein, dass dieser, das nennt man auf Arabisch Tahakum, an sich zwingend zum großen Kufr führen muss. Antwort? Wer sich darum in Entscheidungsfragen an einen anderen als Allah wendet, der ist ungläubig, denn Allah verurteilt ihn als Heuchler. Die Antwort: Der Vers bezieht sich auf die Heuchler und enthält zwei Wahrscheinlichkeiten. Die Eier, also haben wir auch im Tafsir, das ist in Surah An-Nisa, geht zum einen Fall von Leuten, die gestohlen haben, Banu Ubayriq, und es ging um Heuchler. Also die ganzen Ayat geht um Leute, die von sich behaupten, gläubig zu sein, es aber nicht sind. Und deswegen haben wir hier wieder die Problematik, dass jemand die Ayat, die herabgesandt worden sind, in Bezug auf Nicht-Muslime, anwendet auf die Muslime, ohne die entsprechenden Bedingungen zu stellen. Erstens, dass der Glaube aufgehoben ist, weil sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen. Zweitens, dass es zu den Merkmalen der angeblichen Gläubigen gehört, dass sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen. Die Ähnlichkeit von Gläubigen mit Heuchlern in einer Eigenschaft unter anderem macht den Unglauben nicht zwingend erforderlich, wie etwa die Lüge. Wer nun auf der Grundlage dessen urteilt, was nicht von Allah stammt, der ähnelt in dieser einen Eigenschaft den Heuchlern, aber das macht seinem Unglauben nicht notwendigerweise erforderlich. Wenn eine Sache die Wahrscheinlichkeit enthält, dass es sich um Unglauben oder nicht darum handeln könnte, dann wird der Betreffende nicht als ungläubig bezeichnet, denn die Erklärung zum Ungläubigen gründet nicht auf eine Vermutung, sondern sie muss zweifellos auf Gewissheit gründen. Darüber hinaus aber gibt es noch andere Beweise, die hier nicht angeführt werden, um nicht zu weitschweifig zu werden. Na, bevor wir inshallah zum Ende kommen, wie gesagt, bei diesem letzten Punkt ist wichtig, noch ein, zwei Zitate zu erwähnen, damit wir auch verstehen, warum manche Ulama anderer Ansicht sind. Und zwar gerade bei der Thematik des Tashri' al-Am, bei dem neunten Punkt, wo es darum geht, dass jemand ein anderes Gesetz erschafft und dieses den Menschen aufzwingt, den Richtern aufzwingt, der Bevölkerung aufzwingt. In diesem Zusammenhang gibt es, wie wir gesagt haben, Ikhtilaf. Also manche sehen das an sich auch als Kufr Akbar, aber nicht alle. Und zwar zum Beispiel, natürlich müsste ich jetzt hier gezwungenermaßen, was ich persönlich nicht so gerne mache, zeitgenössische Ulama zitieren. Nicht, weil ich sie nicht mag, im Gegenteil, ich mag sie sehr. Alle Ulama mag ich gerne, Alhamdulillah. Nur, wenn es um Masa'il i'tiqadiyya geht, wenn es um Glaubensüberzeugungen geht oder Ibadat geht, das sind ja keine Sachen, die heute neu aufgetreten sind. Ja? Deswegen, wenn wir sagen, unser Manhaj ist es, den Koran und Sunna zu folgen, gemäß dem Verständnis der Salaf al-Salih, dann ist es ein bisschen komisch, wenn man dann zeitgenössische Gelehrten zitiert, weil das ist ja nichts Neues. Also Ibadah und Salah und Aqidah sind keine neuen Sachen. Nur in diesem Zusammenhang ist diese Thematik At-Tashri' al-Am tatsächlich etwas, was erst spät aufgetaucht ist, dass in muslimischen Ländern Gesetze erlassen werden oder ganze Gesetzgebungen etabliert werden, die mit der Scharia nichts zu tun haben oder wenig zusammen oder teilweise zusammen, spielt keine Rolle. Das ist eine Sache, die erst später passiert ist. Ja? Und deswegen bin ich gezwungen, auch gerade zeitgenössische, weil Leute wie Abdullah ibn Abbas und Ibn Mas'ud und Zayd ibn Thabit und andere Sahaba, die haben das nicht erlebt, dass es sowas gegeben hat. Natürlich, die Prinzipien können wir zurückführen auf sie, aber trotzdem will ich nur sagen, dass es keine verwunderliche Sache ist, dass die Ulama heutzutage über Themen, die neu aufgetreten sind, unterschiedliche Ansichten haben werden. Das ist alles, was wir sagen. Zum Beispiel sagte al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, während er verwirft, dass man nur Kafir wird, wenn man Istihlal macht. Also wenn man das, was man gemäß dem man urteilt, als erlaubt ansieht. Okay? Also der Sheikh rahimahullah ist nicht der Ansicht, dass das der einzige Fall ist, dass nur die ersten sechs Fälle ist von den neun betrachtet, dass nur die ersten sechs Fälle zum großen Kuffer führen. Und er ist auch der Ansicht, dass dieser neunte Punkt, den wir gesehen haben, auch zum großen Kuffer führt. Und er sagt jetzt sein Argument dagegen. Und das, was sehr wichtig und entscheidend ist, deswegen wollte ich das euch vorlesen. Er sagte, rahimahullah, er sagt das mal auf Arabisch. وَفِي ظَنِّي أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُطَبِّقَ قَانُونًا مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ يَحْكُمُ فِيهِ بِعِبَادِ اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَحِلُّهُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ قَانُونِ الشَّرْعِ هذا هو الظاهر وإلا فما الذي حمله على ذلك قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهنا لهم فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي. So, er sagte rahimahullah ta'ala, ich denke, dass niemand ein Gesetz, das der Scharia widerspricht, etablieren kann, durch das die Menschen geurteilt werden und so weiter, ohne dass er davon überzeugt ist, dass das halal ist. Und ohne dass er überzeugt ist, dass dies besser ist als die Scharia. Das ist offensichtlich der Fall. Denn warum sonst sollte er so etwas tun? Er könnte so etwas tun, oder was ihn dazu gebracht haben könnte, könnte die Angst sein vor anderen Menschen, die stärker sind als er, sollte er dieses Gesetz nicht verabschieden, also etablieren. Aber in diesem Fall wäre er ein Schmeichler. Und dann würden wir über ihn sagen, dass er ein Kafir ist, genauso wie jeder andere, der hinsichtlich von Sünden schmeichelt. Das ist seine Aussage, rahimahullah, aus seinem Kommentar, das er gesagt hat, was er gesprochen hat zu dem Buch Fitna und Takfir von Sheikh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. Weil der Sheikh al-Albani in diesem Buch vertritt die Ansicht, wie auch der Autor hier, dass der neunte Fall kein Kufr Akbar ist, Und Sheikh al-Uthaymeen widerspricht ihm in diesem Punkt und sagt ihm, was sie gerade gehört haben. Aber der entscheidende Punkt, wenn wir als unsere Religion lernen wollen und auch als Tulab ilm richtig verstehen wollen, ist eben die Aussage, erstens, وَفِي ظَنِّي. Er sagt, gemäß meiner Überzeugung, so wie ich denke. Das heißt also hier, was ist der Grund, warum er der Meinung ist, dass der Tashri' al-Am, dieser neunte Punkt, die allgemeine Gesetzgebung, großer Koffer ist? Ist es die Tatsache an sich, dass man Leuten aufzwingt, ein anderes Gesetz zu benutzen als das Allahs Gesetz? Oder ist es, dass er sagte, und das hat er nämlich gesagt, er sagte, ich denke, dass es keinen anderen Grund geben kann, dass jemand so etwas machen würde, außer wenn er davon überzeugt ist. Das ist sehr, sehr entscheidend. Wann sagt er, denn warum sonst sollte man so etwas tun? Und dann sagt er etwas, was man als widersprüchlich interpretieren könnte. Man sagt er, es könnte sein, dass, was ihn dazu gezwungen hat, die Angst ist von anderen Menschen, die stärker sind als er. Wenn er dieses Gesetz nicht umsetzen würde, dann wäre er aber ein Schmeichler und dann würden wir ihn, sagt er, trotzdem als Kafir bezeichnen aufgrund seiner Schmeichelei. Das ist aber ein Thema für sich. Für mich entscheidend ist der Satz, dass er die Thematik aufgebaut hat, auf was? Auf seiner Überzeugung, dass jemand das nur machen kann, wenn er Istihlal macht. Wenn er davon überzeugt ist, dass es halal ist. Ja? Wenn das nämlich der Fall ist, dann wissen wir, dass der Tashri' al-Am aufgebaut ist auf dem Istihlal. Und dass der kein neuer Punkt ist. Und diese Überzeugung, die kann er ruhig sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch da. Die Diskussion gibt es nicht. Aber was wichtig ist, es ist nicht mehr eine Sache, die hundertprozentig so ist, sondern das ist eben eine Überzeugungsgeschichte, eine Ijtihad-Angelegenheit. Er sagt selbst, Firani, nach meiner Überzeugung. Weil er nämlich weiß, dass es andere Ulama gibt, Zeitgenossen von ihm gibt, die nicht dieser Ansicht waren. Ja? Dasselbe sagt er auch in seinen Fatawa, rahimahullah ta'ala. Und dasselbe sagt er nämlich auch von den zeitgenössischen Gesetzen, deswegen weiß er das, ja? Von Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, sagt er nämlich das Gleiche. Auch in den, er sagt auch, dass der Tashri' al-Am nur im Falle des Istihlal großer Kufr ist, sagt er im siebten Band, Seite 119 von seinem Majmu' al-Fatawa. Und deswegen, wenn ich so eine Sache darstelle, würde ich nicht sagen, dass das zwei verschiedene Ansichten sind. Weil die sind auf der gleichen Sache aufgebaut. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagte direkt, es ist nur im Fall des Istihlal. Al-Uthaymeen sagt, es kann nur Istihlal sein in diesem Fall. Also haben wir es gleich. Und diese Überzeugung kann so sein, wie Sheikh Al-Uthaymeen sagt, dass es nur diesen einen Fall gibt. Muss aber nicht. Aber das ist nicht der Punkt des Knacks. Das ist nicht die Sache. Es geht darum, dass sie sich eigentlich einig sind darüber, wie auch Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dass nur die Tatsache, dass man diesen Tashri'am etabliert, nicht der große Kuffer an sich ist. Sondern es hängt zusammen mit der Überzeugung im Herzen. Wenn wir diese neun Punkte zusammenfassen wollen, haben wir gesehen, es gibt Punkte, über die sich die Ulama einig sind. Es gibt Punkte, über die Ulama, rahimahullah ta'ala, alle, sagen wir, rahimahullah ta'ala, uneinig sind. Manche sehen das so, manche sehen das so. Und wir können das letztendlich in zwei Kategorien teilen. Also es wurde zwar im Buch von neun berichtet, manche machen mehr, vielleicht manche machen weniger. Aber letztendlich, wenn du jeden einzelnen Punkt analysierst, kannst du sagen, die erste Kategorie ist der Fall, dass jemand überzeugt davon ist, dass was er macht, halal ist. Obwohl es eigentlich haram ist. Und er schreibt das eben der Scharia zu. Ob du das jetzt Istihlal nennst, oder ob, wie einer der Punkte, oder ob du es Takdhib nennst, oder ob du es Tabdil nennst, oder ob du es Musawah nennst, oder ob du es Tafdil nennst. Alle diese sechs ersten Punkte, die genannt worden sind, sind letztendlich aufgebaut auf der Tatsache, dass er es für halal erklärt. Ist der halal. Ja? Oder nennst du es Juhud, weil er es leugnet. Oder was auch immer. Das hängt also mit dem Herzen zusammen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Istibdal, haben wir gesagt, da urteilt er gemäß einem anderen Gesetz, allerdings nicht aus Überzeugung, dass es auch wirklich halal ist. Und das ist das Gleiche im Falle des Taqnin und das ist das Gleiche im Falle des Tashri' al-Am. Die Illa des Urteils, die Illa ist immer die Sache, woran der Hukum, die gesetzliche Bestimmung, festgesetzt wird. Ja? Ist letztendlich bei all diesen neun Punkten, ist man damit einverstanden zu sagen, es geht um das Herz, wovon es überzeugt ist, oder nicht. Wenn man das davon abhängig macht, ob man es in neun Teile teilt oder in zwei Teile teilt, das Ergebnis ist eigentlich das gleiche. Und manche Ulema sehen das anders, wie wir bereits gesagt haben, aber bei Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, er sieht das nicht prinzipiell anders, sondern er sagt, realistisch, praktisch gesehen, kann ich es mir nicht anders vorstellen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man das so ausdrückt oder so ausdrückt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und belohnen. Es gibt noch ein Kapitel in diesem Buch, die Lösung des Problems, das sicherlich auch sehr wichtig ist, aber das ist richtig mein Appell an jeden Einzelnen von uns, dass wir das selbst vorlesen. Und da geht es um die Wichtigkeit natürlich, sich an Koran und Sunna zu wenden und die Ulama, rahimahullah ta'ala, zu befragen bei jeder kleinen, großen Angelegenheit, damit man inshallah ta'ala die Ayah Allahs umsetzt, wo er sagte, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, sinngemäß übersetzt, fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Und deswegen beenden wir an diesem Punkt. Und ich hoffe, dass wir durch dieses Seminar einen Einblick gewonnen haben in diese Thematik. Es war sicherlich das Ziel, jeden Einzelnen für diese Sache zu sensibilisieren. Denn manche Leute haben das Gefühl, sie müssen unbedingt in jeder Angelegenheit eine Meinung haben und urteilen. Ich habe meine Meinung bei vielen Punkten nicht gesagt, wer aufmerksam zugehört hat, weil das auch überhaupt gar nicht relevant ist, ob ich noch eine Meinung dazu sage, wo schon 1000 Leute vorher etwas gesagt haben. Das ist nicht relevant. Relevant ist, wenn wir unserer Bezeichnung Ahlus Sunnah wal Jama'ah gerecht werden wollen, dann reicht es nicht einfach aus zu sagen Ahlus Sunnah und Stopp. Dann reicht es nicht aus zu sagen, Allah hat gesagt und der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn diese Art von Beweisführung nicht dazu führt, dass wir eine Gemeinschaft bilden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch weiß bei manchen Themen, dass es verschiedene Ansichten unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, gibt, aber diese verschiedenen Meinungen, ob das in der Aqida ist, oder ob das in den Ibadat ist, oder ob das in den Muamalat ist, solange es sich im Kreis der Ahlus Sunna bewegt, ist für uns kein Grund dafür, uns zu spalten. Also wir bleiben immer noch eine Gemeinschaft und der eine betet hinter dem anderen und jeder erkennt den Islam des anderen an. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Islam eines jeden Muslims anerkannt hat, sobald er gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.